komm schon in die zweite Runde. In dieser zweiten Runde hast du deine Meister gefunden. Nietzsche Christ, der kleine Scheiß on Wax. Wie du warst, Lockup, Power, wie ein Reflex. Es ist die zweite Runde, Junge, komm schon in die zweite Runde. In dieser zweiten Runde hast du deine Meister gefunden. Nietzsche Christ, der kleine Scheiß on Wax. Wie du warst, Lockup, Power, wie ein Reflex. Das ist die zweite Runde, ich schreib mir die Hände. Ich schreib's an die Wände, endlich wieder Zeit für die Ernte. Der Hype hat kein Ende, ein Wunder mit Wahr. Die Zungen sind da, auf sowas harte die Welt seit hunderten Jahren. Wir haben mein Plan, merkt euch den Namen. Wir machen ehrliche Mucke und ihr müsst dafür Nettler bezahlen. Wir haben noch einiges vor, ihr könnt Zeuge davon werden. Kleiner Scheiß, der böse Zungen, wir erobern diese Erde. Der Punkt auf dem I, das was auch fehlt in der Suppe. Wir sind das gewisse Etwas in der Meer voller Pumpen. Wir sind keine Marionetten. Wir sagen, was wir wollen und zersprengen alle Ketten. Und was sollen wir wetten? Wir sind weit ab in dem Game. Die bösen Zungen, die er sieht, die kriegt jetzt Fame. Die zweite Runde, dieses Teil ist der Killer. DJ Chrysler, kick die Hits in den Winter. Winter. Zweite Runde, Junge, komm schon in die zweite Runde. In dieser zweiten Runde hast du deine Meister gefunden. DJ Christ, der kleine Scheiß on Wax. Digga, war's Lockup, Power wie ein Reflex. Das ist die zweite Runde, Junge, komm schon in die zweite Runde. In dieser zweiten Runde hast du deine Meister gefunden. DJ Christ, der kleine Scheiß on Wax. Okay, war's Lockup, Power wie ein Reflex. Ich bin für die zweite Runde am Pumpen mit Flows. Die Knochen brechen in der zweiten Runde. Der Focus Man, kleiner Scheißer und Wax. Ich spit mit und für das neue DJ Mixer Bad. Das ist ein Tape, was euch alles verspricht. Das ist ein Tape, wo man denkt, dass man auf Ecstasy ist. 60 Minuten und ihr braucht was schon unser Split. Nur 60 Minuten und ihr wisst, was euch so richtig fickt. Hört meine Stimme aus dem Chamber vor der Spinne. Die 100 brollende Kilo sind es bereit, nach vorne zu bringen. Schreit für alle wie Joseph Griffin in Rising Sun. Einer kämpft für den anderen bis zum letzten Mann. Die zweite Runde und ihr habt eure Meister gefunden. Zungen, die Jungs, die euch von der Bühne runterstoppen. Denn dieser böse Zungen, DJ Mix, der Scheiß ist für euch zum Download und hat doch keinen Preis. Yeah, die zweite Runde. Böse Zungen, es geht. Das ist die zweite Runde, Junge, komm schon in die zweite Runde. In dieser zweiten Runde hast du deine Meister gefunden. DJ Christ, der kleine Scheiß on Wax. Digga, war's Lockup, Power wie ein Reflex. Das ist die zweite Runde, Junge, komm schon in die zweite Runde. In dieser zweiten Runde hast du deine Meister gefunden. DJ Christ, der kleine Scheiß on Wax. Digga, war's Lockup, Power wie ein Reflex.